Eine südkoreanische Zeitung Yonhap-Sinmun kritisierte jüngst in einem Beitrag die diesmalige Afrika-Reise von Park Geun-hye, die darauf abzielte, nicht die Wirtschaft zu beleben, sondern zuerst die Zusammenarbeit mit einigen Ländern gegen die TVRK zu erreichen.